Abschnitt 6 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel: Das Rote Zimmer. Dieselbe Mittagssonne, die Arvid Falk im ersten Kampf mit dem Hunger unterliegen sah, schien heiter in die Hütte der Künstlerkolonie, wo Selen in Hemdsärmeln vor seiner Staffelei stand und an seinem Bild malte, das am folgenden Tag vor 10 Uhr in der Ausstellung sein musste, fertig, gefirnisst und gerahmt. Ole Montanus saß auf der Schlafbank und las in dem wunderbaren Buch, das er sich auf einen Tag gegen sein Halstuch geliehen hatte. Zwischendurch warf er einen Blick auf Selens Gemälde und sprach seine Zustimmung aus, denn er bewunderte in Selen ein großes Talent. Lundell war in aller Ruhe bei seiner Kreuzesabnahme. Er hatte bereits 3 Bilder auf der Ausstellung und wartete den Verkauf wie viele andere mit einer gewissen Spannung ab. »Es ist gut, Selen«, sagte Olle, »du malst göttlich.« »Darf ich mir jetzt deinen Spinat ansehen?« fiel Lundell ein, der grundsätzlich nie etwas bewunderte. Das Motiv war einfach und großartig. Ein Flugsandfeld an der Küste von Halland, mit dem Meer im Hintergrund. Herbststimmung, Sonnenstrahlen durch zerrissene Wolken. Ein Teil des Vordergrundes besteht aus Flugsand mit frisch aufgeworfenem, noch von Wasser triefenden Tang, der von der Sonne beleuchtet wird. Dahinter das Meer, ein gutes Stück in starkem Schatten und hoher See mit weißen Kämmen. Ganz hinten am Horizont aber scheint die Sonne wieder und öffnet eine Perspektive ins Unendliche. Die Staffage bildet nur ein Volk Strichvögel. Dieses Bild musste von jedem unverdorbenen Sinn verstanden werden, der den Mut gehabt, die geheimnisvolle und reiche Bekanntschaft der Einsamkeit zu machen und gesehen hat, wie Flugsand vielversprechende Ernten erstickt. Es war mit Inspiration und Talent gemalt. Die Stimmung hatte die Farbe gegeben und nicht umgekehrt. »Du musst was im Vordergrund haben«, predigte Lundell. »Setz eine Vordergrundkuh hin.« »Ah, schwatz nicht«, antwortete Selen. »Tu, wie ich sage, Tollkopf, sonst verkaufst du nichts. Setz eine Figur hin, ein Mädchen. Ich werde dir helfen, wenn du's nicht kannst. Sieh, hier.« »Keine Dummheiten, was soll man mit Röcken im Winde? Du bist zu närrisch nach Röcken.« »Na, mach's, wie du willst«, antwortete Lundell etwas verletzt durch den Scherz über eine seiner schwachen Seiten. »Statt der Graumöwen aber hättest du lieber Störche nehmen sollen. Jetzt weiß man gar nicht, was es für eine Sorte ist. Denk dir die roten Storchbeine neben der dunklen Wolke. Welcher Gegensatz! Ach, das begreifst du nicht.« Selen war nicht stark im Motivieren. Seiner Sache aber war er sicher, und sein gesunder Instinkt führte ihn an allen Irrtümern vorbei. »Aber du wirst nicht verkaufen«, fing Lundell wieder an, der ums wirtschaftliche Wohlergehen seines Kameraden besorgt war. »Dann werde ich doch wohl leben. Habe ich jemals was verkauft? Bin ich darum schlechter? Glaubst du, ich weiß nicht, dass ich verkaufen würde, wenn ich wie die anderen malte? Glaubst du, ich kann nicht ebenso schlecht malen wie sie? Ich will aber nicht.« »Aber du musst doch daran denken, deine Schulden zu bezahlen. Du bist ja Meister Lund vom Kochtopf einige 100 Kronen schuldig.« »Na, davon wird er nicht arm werden. Übrigens hat er ein Bild gekriegt, das doppelt so viel wert ist.« »Du bist doch der selbstsüchtigste Mensch, von dem ich gehört habe. Das Bild war keine 20 Kronen wert. Ich schätze es auf 500 nach üblichem Preis. Aber Neigung und Geschmack sind hier in der Welt leider so verschieden. Ich finde deine Kreuzigung elend, du findest sie gut. Das kann dir niemand verdenken. Es ist so verschieden. Uns anderen aber hast du beim Kochtopf den Kredit verdorben. Meister Lund hat ihn mir gestern gekündigt und ich weiß nicht, wo ich heute zu Mittag essen soll.« »Was willst du damit? Man wird wohl auch so leben. Ich habe seit 2 Jahren kein Mittag gegessen.« »Ach, du hast neulich diesen Herrn Falk gehörig ausgeplündert, als du ihn in deine Klauen bekamst.« »Ja, das ist wahr. Das ist ein netter Kerl. Übrigens ein Talent. Es ist viel Natur in seinen Versen. Ich habe die letzten Abende was davon gelesen, doch fürchte ich, er ist etwas zu weich, um in dieser Welt vorwärts zu kommen. Er hat zu empfindliche Gefühle, die Kanaille. Verkehrt er viel mit dir, so wird sich das schon geben. Gottlos aber finde ich's, wie du diesen jungen Renjelm in der kurzen Zeit verdorben hast. Du sollst ihm in den Kopf gesetzt haben, er müsse zum Theater gehen? Nein, hat er das erzählt? Ja, das ist ein Teufelskerl. Aus dem wird was, wenn er am Leben bleibt. Das ist aber nicht so einfach, wenn es so wenig zu essen gibt. Gottes Tod, jetzt ist die Farbe alle. Hast du etwas weiß? Gott sei mir gnädig, alle Tuben sind ausgepresst. Du musst mir Farbe geben, Lundell. Ich habe nicht mehr, als ich selbst brauche. Und wenn ich auch hätte, würde ich mich hüten, dir was zu geben. Ach, schwatz keinen Unsinn, du weißt, es ist eilig. Im Ernst, ich habe deine Farbe nicht. Wenn du Haus hieltest, reichten sie länger. Das wissen wir, dann gib Geld her. Geld? Ja, da kommst du mir gerade recht. Auf mit dir, Olle, du musst was versetzen. Beim Wort versetzen machte Olle eine heitere Miene, denn dann, wusste er, wird es Essen geben. Selene fing an, im Zimmer herumzusuchen. Was haben wir da? Ein paar Stiefel. Auf die kriegen wir 25 Pfennig. Besser ist's aber, sie zu verkaufen. Das sind Renjelms, die darfst du nicht nehmen, unterbrach ihn Lundell, der sie nachmittags benutzen wollte, wenn er in die Stadt ging. Du wirst dich doch nicht an fremden Sachen vergreifen. Was tut's, er kriegt sie ja bezahlt. Was ist hier für ein Paket? Eine Sammetweste. Die ist schön, die nehme ich selbst. Dann kann Olle meine vertragen. Kragen und Manschetten, ach, das ist nur Papier. Ein paar Strümpfe. Hier, Olle, 25 Pfennig. Leg's in die Weste. Die leeren Flaschen kannst du verkaufen. Ich glaube, am besten verkaufst du alles. Willst du fremde Sachen verkaufen? Hast du denn gar kein Rechtsgefühl? Unterbrach Lundell ihn von neuem, der stark darauf spekulierte, auf dem Weg der Überzeugung in Besitz jenes Pakets zu gelangen, das ihn längst in Versuchung geführt hatte. Ach, die kriegt er ja nachher bezahlt. Aber das ist noch nicht genug. Wir müssen ein paar Laken aus dem Bett nehmen. Was tut's, wir brauchen keine Laken. Da, Olle, stopf's nur hinein. Olle machte mit großer Fertigkeit einen Beutel aus dem Laken und stopfte alles hinein, während Lundell aufs Eifrigste protestierte. Als der Beutel fertig war, nahm ihn Olle unter den Arm, knöpfte den zerlumpten Gehrock zu, um das Fehlen der Weste besser verbergen zu können, und machte sich auf den Weg nach der Stadt. »Er sieht wie ein Dieb aus«, sagte Selene, der am Fenster stand und verschmitzt auf die Straße guckte. »Wenn ihn die Polizei nur in Frieden lässt, dann ist's schon gut.« »Beeil dich, Olle«, rief er dem Fortgehenden nach, »kauf 6 Franzbrötchen und 2 halbe Bier, wenn bei der Farbe was übrig bleibt.« Olle drehte sich um und schwenkte den Hut so zuversichtlich, als habe er den ganzen Schmaus schon in den Rocktaschen. Lundell und Selene waren allein. Selene bewunderte seine neue Sammetweste, für die Lundell so lange eine stille Flamme genährt hatte. Lundell kratzte seine Palette ab und warf neidische Blicke auf die verlorene Herrlichkeit. Doch nicht davon wollte er sprechen, nicht das war's, was ihm so schwer wurde. »Sieh doch mal mein Bild an«, sagte er schließlich, »was hältst du davon, im Ernst? Du musst nicht so dran herumarbeiten und zeichnen, du musst malen. Wo kommt das Licht her? Von den Kleidern, von den nackten Partien? Das ist ja ganz verrückt. Was atmen diese Menschen? Farbe, Leinöl. Ich sehe keine Luft.« »Aber«, sagte Lundell, »das ist so verschieden, wie du eben sagtest. Was meinst du zur Komposition?« »Zu viele Menschen.« »Du bist doch schrecklich. Ich möchte eher noch mehr hinhaben.« »Lass sehen. Da ist ein Fehler.« Selene schoss diese langen Blicke, die Bewohnern der Küste oder der Ebene eigen sind. »Ja, das ist ein Fehler. Kannst du ihn sehen?« gab Lundell zu. »Es sind nur Mannsleute.« »Das ist etwas zu trocken.« »Ja eben, dass du das gesehen hast.« »Du willst also ein Weib haben?« Lundell sah nach, ob er spaßte, aber das war schwer zu sehen, denn jetzt pfiff er. »Ja, es fehlt mir eine Frauenfigur«, antwortete er. Es wurde still und es wurde unbehaglich. So alte Bekannte unter 4 Augen. »Wenn ich nur wüsste, wie ich's anstelle, um ein Modell zu kriegen. Die der Akademie will ich nicht haben, denn die kennt die ganze Welt und dieser Stoff ist übrigens religiös.« »Du willst etwas Feineres haben?« »Ich verstehe. Wenn sie nicht nackt sein müsste, könnte ich vielleicht...« »Nackt braucht sie nicht zu sein. Du bist verrückt. Unter so vielen Männern. Übrigens ist es ein religiöser Stoff.« »Ja, ja, das wissen wir. Sie muss aber ein Kostüm haben, so was Morgenländisches. Sich nach vorn überneigen, so tun, als hebe sie was vom Boden auf. Die Schultern, den Hals und die ersten Rückenwirbel zeigen. Ich verstehe. aber religiös wie Magdalena. Vogelperspektive. Du musst doch auch alles verspotten und herabziehen. Zur Sache, du sollst ein Modell haben. Denn das muss man haben. Du kennst selber keins. Gut, deine religiösen Gefühle verbieten dir eins zu verschaffen, also werden Renjelm und ich, die beiden leichtsinnigen Gesellen, dir eins verschaffen. Aber es muss ein anständiges Mädchen sein, das sage ich im Voraus. Natürlich, wir werden sehen, was wir übermorgen, wenn wir Geld kriegen, in der Sache machen können. Und dann wurde wieder gemalt, ruhig und still, bis die Uhr 4 wurde und bis sie 5 wurde. Dann und wann warf man unruhige Blicke auf die Straße hinaus. Selene unterbrach zuerst das ängstliche Schweigen. Olle lässt auf sich warten. Es ist ihm bestimmt was geschehen, sagte er. Ja, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Aber warum musst du auch immer den armen Teufel schicken? Besorg doch deine Geschäfte selbst. Er hat ja nichts anderes zu tun und er geht so gern. Das weißt du nicht. Und übrigens will ich dir sagen, man weiß nicht, wo Olle nochmal endet. Er hat große Pläne und er kann jeden Tag wieder auf den Beinen sein. Dann ist's gut, zu seinen Freunden zu zählen. Nein, was du sagst, was für ein großes Werk wird er schaffen. Glaub's wohl, dass Olle ein großer Mann werden wird, wenn auch nicht als Bildhauer. Zum Teufel aber bleibt der lange aus. Glaubst du, dass er das Geld ausgibt? Ja, er hat lange nichts gekriegt und die Versuchung ist ihm vielleicht zu stark geworden, antwortete Lundell und machte den Bauchriemen zwei Löcher enger, während er überlegte, was er an Olles Stelle getan hätte. Nun, man ist nicht mehr als Mensch und der Mensch ist sich selbst der Nächste, sagte Selene, der ganz genau wusste, was er getan hätte. Aber ich kann nicht länger warten, ich muss Farbe haben. Und wenn ich sie stehlen soll, ich werde Falk aufsuchen. Willst du den armen Kerl noch mehr aussaugen? Du hast ja gestern erst zum Rahmen von ihm genommen. Kleines Geld war das nicht. Mein Lieber, ich bin nun einmal gezwungen, der Scham den Kopf abzubeißen. Da ist nichts zu machen. Was muss man nicht alles herunterschlucken? Übrigens ist Falk ein hochherziger Mann, der versteht, in was für eine Lage man kommen kann. Jedenfalls gehe ich jetzt. Kommt Olle zurück, so sage ihm, er sei ein Rindfee. Adieu mit dir. Komm ins Rote Zimmer. Da werden wir sehen, ob unser Herr so gnädig ist und uns was zu essen gibt, ehe die Sonne untergeht. Schließ die Tür, wenn du gehst, und leg den Schlüssel unter die Schwelle. Adieu. Er ging und es dauerte nicht lange, bis er sich vor Falks Tür in der Graf-Mangi-Straße befand. Er klopfte, erhielt aber keine Antwort. Da öffnete er die Tür und trat ein. Falk, der wahrscheinlich unruhige Träume gehabt hatte, sprang aus dem Schlaf auf und starrte Selene an, ohne ihn zu erkennen. »Guten Abend, Bruder«, grüßte Selene. »Was, du bist es? Ich muss etwas Sonderbares geträumt haben. Guten Abend. Setz dich und rauch eine Pfeife. Ist es schon Abend?« Selene glaubte, die Symptome wieder zu erkennen, ließ sich jedoch nichts merken, sondern nahm das Gespräch auf. »Du bist wohl heute nicht im Zinnknopf gewesen.« »Nein«, antwortete Falk verwirrt. »Ich war nicht dort, ich war in Iduna.« Er wusste wirklich nicht, ob er es geträumt oder ob er dort gewesen. Er war aber froh, dass er es gesagt, denn er schämte sich über sein Missgeschick. »Das war recht«, bezeugte Selene. »Sie haben im Zinnknopf kein gutes Essen.« »Nein, wahrhaftig nicht«, sagte Falk. »Ihre Fleischsuppe ist verdammt schlecht.« »Ja, und dann steht der alte Kellermeister da und zählt die Butterbrote, der Lümmel.« Beim Wort Butterbrote erwachte Falk zum Bewusstsein. Er fühlte sich aber nicht weiter hungrig, obwohl er etwas matt auf den Beinen war. Das Thema war ihm aber nicht angenehm und musste sofort gewechselt werden. »Na«, sagte er, »du hast doch dein Bild bis morgen fertig.« »Nein, leider nicht.« »Was ist denn jetzt los?« »Ich kann unmöglich fertig werden.« »Du kannst nicht. Warum sitzt du denn nicht zu Hause und arbeitest?« »Ach, es ist die alte, ewige Geschichte. Lieber Bruder, es fehlt Farbe. Farbe!« »Da ist wohl zu helfen. Hast du vielleicht kein Geld?« »Dann wäre keine Not.« »Und ich habe auch keins. Was ist da zu machen?« Selene schlug die Augen nieder, bis die Blicke in die Höhe von Falks Westentasche kamen, in die eine sehr dicke, goldene Kette hineinkroch. Nicht, dass Selene geglaubt hätte, es sei Gold, kontrolliertes Gold, denn das hätte er nicht begriffen, wie man so übermütig sein und so viel Geld auf einer Weste tragen könnte. Seine Gedanken hatten indessen eine bestimmte Richtung eingeschlagen, und er fuhr fort: »Wenn ich wenigstens etwas zum Versetzen hätte. Wir sind aber so unvorsichtig gewesen, die Wintermäntel am ersten Sonnenscheintag im April zum Pfandleiher zu tragen.« Falk errötete. Er hatte solche Sachen noch nicht gemacht. »Leid ihr auf Wintermäntel?« fragte er. »Kriegt ihr darauf was?« »Man kriegt auf alles was. Auf alles«, betonte Selene, »wenn man nur was hat.« Vor Falks Augen drehte sich alles im Kreise. Er musste sich setzen. Darauf zog er seine goldene Uhr. »Was, glaubst du, kriegt man für die hier? Nebstkette?« Selene wog die künftigen Pfänder in seiner Hand und betrachtete sie mit Kennermiene. »Ist das Gold?« fragte er mit schwacher Stimme. »Es ist Gold. Kontrolliertes?« »Kontrolliertes.« »Die Kette auch?« »Die Kette auch.« 100 Kronen«, erklärte Selene und schüttelte die Hand so, dass die goldene Kette rasselte. »Aber es ist schade, du sollst deine Sachen nicht für mich versetzen.« »Dann für mich«, sagte Falk, der sich nicht einen Schein von Uneigennützigkeit anmaßen wollte, den er nicht besaß. »Ich brauche auch Geld. Willst du sie in Geld verwandeln, so leistest du mir einen Dienst.« »Na, meinetwegen«, sagte Selene, der seinen Freund nicht gern durch unzarte Fragen verlegen machen wollte. »Ich werde sie versetzen. Nimm dich zusammen, Bruder. Das Leben ist zuweilen bitter, siehst du, aber wir müssen uns doch damit schleppen.« Er klopfte Falk mit einer Herzlichkeit auf die Schulter, die nicht oft durch die Verteidigungswerke von Hohn, die er um sich angelegt hatte, hindurchdrang. Dann gingen sie. Es war 7 geworden, bis das Geschäft erledigt war. Darauf kauften sie Farbe und dann zogen sie nach dem roten Zimmer. Der Salon von Berns hatte eben angefangen, seine kulturhistorische Rolle im Stockholmer Leben zu spielen, indem er den ungesunden Kaffee-Chantang-Leben ein Ende machte, das in den 60er Jahren in der Hauptstadt floriert oder grassiert und sich von dort übers ganze Land ausgebreitet hatte. Hier versammelten sich von 7 an Scharen junger Leute, die sich in den abnormen Zustand befanden, der eintritt, wenn man das Elternhaus verlässt und so lange dauert, bis man in die eigene Häuslichkeit kommt. Hier saßen Scharen von Junggesellen, die der einsamen Kammer oder Dachstube entflohen waren, um Licht und Wärme zu suchen und ein menschliches Wesen zu finden, mit dem sie plaudern konnten. Der Wirt hatte mehrere Versuche gemacht, sein Publikum durch Pantomime, Turnkunst, Ballett usw. zu amüsieren. Man hatte ihm aber deutlich gezeigt, dass man nicht kam, um sich zu amüsieren, sondern um Friede zu haben. Ein Sprechzimmer, ein Versammlungszimmer suchte man, wo man jeden Augenblick einen Bekannten finden konnte. Da die Musik beim Gespräch nicht störte, es eher in Fluss brachte, wurde sie geduldet und allmählich neben Punsch und Tabak ein Bestandteil der Stockholmer Abenddiät. So wurde Berns Salon der Junggesellenclub von ganz Stockholm. Und jeder Kreis wählte sich seine Ecke. Die Kolonisten von Lilians hatten das innere Schachzimmer hinter der südlichen Galerie in Besitz genommen, das infolge seiner roten Möblierung und der Kürze wegen allmählich den Namen Rotes Zimmer annahm. Da traf man sich immer sicher, wenn man auch am Tage wie Spreu zerstreut gewesen. Von dort wurden förmliche Razzias um den Saal herum unternommen, wenn die Not groß war und Geld aufgetrieben werden musste. Dann wurde Kette gebildet. 2 Mann plänkelten die Galerien und 2 nahmen den Saal auf den Längsseiten. Man zog gleichsam ein Schleppnetz und selten zog man vergebens, da ja neue Gäste im Verlauf des Abends beständig zuströmten. Heute Abend war diese Arbeit nicht nötig und deshalb ließ sich Selene so stolz und ruhig aufs rote Sofa im Hintergrund nieder. Nachdem sie eine kleine Komödie miteinander gespielt hatten, was man trinken solle, blieben sie schließlich dabei stehen, dass sie essen müssten. Sie hatten gerade den 6er begonnen und Falk fühlte seine Kräfte wachsen, als ein langer Schatten über ihren Tisch fiel. Vor ihnen stand Überg, ebenso blass und abgezehrt wie gewöhnlich. Selene, der sich in glücklichen Verhältnissen befand und dann immer gut und höflich war, fragte sofort, ob er ihnen nicht Gesellschaft leisten wolle, in welche Bitte Falk einstimmte. Überg sperrte sich, während er den Inhalt der Schüsseln überflog und abschätzte, ob er satt oder halbsatt werden würde. Sie haben eine scharfe Feder, Herr Falk, sagte er, um die Aufmerksamkeit von den Streifzügen abzulenken, die seine Gabel durch das Tablett machte. Wieso habe ich, antwortete Falk und flammte auf. Er wusste nicht, dass jemand mit seiner Feder Bekanntschaft gemacht hatte. Der Artikel hat großes Glück gemacht. Welcher Artikel? Ich verstehe nicht. Die Korrespondenz der Volksfahne über das Kollegium für Auszahlung der Beamtengehälter. Den habe ich nicht geschrieben. Im Kollegium sagt man's aber. Ich traf einen Bekannten von dort, er nannte sie als Verfasser und die Erbitterung soll nicht gering sein. Was sagen Sie? Falk fühlte sich zur Hälfte schuldig und jetzt wusste er, was Struve an dem Abend auf der Moseshöhe aufgeschrieben hatte. Struve war jedoch bloß Referent gewesen. Falk hatte gesprochen und er glaubte für das, was er gesagt, einstehen zu müssen, auch bei Gefahr als Skandalschreiber zu gelten. Da er fühlte, dass ihm der Rückzug abgeschnitten war, sah er klar ein, dass es nur eine Möglichkeit gab, und das war drauf losgehen. »Nun gut«, sagte er, »ich bin der Urheber des Artikels. Lassen Sie uns jetzt von was anderem sprechen. Was denken Sie von Ulrike Eleonore? Ist das nicht eine interessante Gestalt? Oder der Seeversicherungsgesellschaft Triton? Oder von Hacquin Spegel? Ulrike Eleonore ist der interessanteste Charakter in der ganzen schwedischen Geschichte«, antwortete Überg ernst. »Ich habe eben die Bestellung auf einen Aufsatz über sie bekommen.« »Von Smith?«, fragte Falk. »Ja, wie wissen Sie das?« »Ich sandte sie heute Mittag zurück.« »Es ist ein Unrecht, nicht zu arbeiten. Sie werden es bereuen, glauben Sie mir.« Eine hektische Röte war in Falks Wangen gestiegen und er sprach fieberhaft. Selene saß ruhig da und rauchte. Er hörte mehr auf die Musik als aufs Gespräch, das ihn teils nicht interessierte, teils ihm unbegreiflich war. In der Sofaecke, wo er saß, konnte er durch die beiden Türöffnungen, die auf die südliche Galerie hinausführten und Aussicht auf den Saalboden nach der nördlichen Galerie hinübersehen. Durch die gewaltige Rauchwolke, die immer über dem Schlund zwischen den beiden Galerien stand, konnte er doch die Gesichter unterscheiden, die sich auf der anderen Seite befanden. Plötzlich heftete sich seine Aufmerksamkeit auf etwas in der Ferne. Er riss Falk am Arm. »Nein, so ein Schlaufuchs! Sieh dort hinter der linken Gardine!« »Lundell!« »Ja, eben der! Er sucht eine Magdalene!« »Sieh, jetzt spricht er sie an!« »Das ist ein rares Kind!« Falk errötete, was Selene bemerkte. »Sucht er hier seine Modelle?« fragte er erstaunt. »Ja!« »Wo sollte er sie sonst herkriegen? Im Dunkeln kann er sie nicht finden.« Gleich darauf trat Lundell ein und wurde von Selene mit einem gönnerhaften Nicken begrüßt, dessen Bedeutung er glaubte lesen zu können. Er verbeugte sich höflicher als gewöhnlich vor Falk und drückte in verunglimpfender Weise sein Erstaunen über Übergs Anwesenheit aus. Überg, der das genau beobachtete, fasste die Gelegenheit beim Schopfe und fragte, was Lundell essen wolle. Da machte der große Augen. Er schien sich unter lauter Magnaten zu befinden, und er fühlte sich sehr glücklich. Er wurde weich und menschenfreundlich, und nachdem er ein warmes Abendbrot bekommen hatte, fühlte er ein Bedürfnis, für seine Empfindungen einen Ausdruck zu suchen. Er hatte Falk etwas zu sagen, das sah man. Er konnte aber nicht dazu kommen. Unglücklicherweise spielte das Orchester gerade »Hör uns, Schweden« und war im nächsten Augenblick bei »Eine feste Burg ist unser Gott«. Falk bestellte mehr zum Trinken. »Sie lieben wie ich das alte, gute Kirchenlied, Herr Falk«, begann Lundell. Falk wusste nicht, dass er überhaupt ein Kirchenlied vorzog, sondern er fragte Lundell, ob er nicht Punsch trinken wolle. Lundell hatte seine Bedenken. Er wusste nicht, ob er es wagen solle. Er müsse vielleicht erst etwas mehr essen. Er sei zu schwach, um zu trinken. Das glaubte er durch einen kurzen, aber heftigen Hustenanfall beweisen zu müssen, nachdem er den dritten Schnaps geleert hatte. »Versöhnungsfackel ist ein guter Name«, fuhr er fort. »Er beweist zugleich das tiefe religiöse Bedürfnis der Versöhnung und das Licht, das in die Welt kam, als das größte der Wunder geschah, das den Hochmütigen ein Ärgernis ist.« Er legte dabei einen Fleischkloß hinter den letzten Backenzahn und sah nach, welche Wirkung die Rede hatte. Er fühlte sich aber nicht geschmeichelt, als er drei dumme Gesichter sah. die die größte Bestürzung ausdrückten. Er musste deutlicher sprechen. Spegel ist ein großer Name, und seine Rede ist nicht wie die der Pharisäer. Wir erinnern uns alle, dass er den herrlichen Psalm »Nun schweigen die klagenden Stimmen« geschrieben hat, dessengleichen man suchen kann. Prost, Herr Falk, es freut mich, dass Sie ein solcher Repräsentant sind. Jetzt entdeckte Lundell, dass er nichts im Glas hatte. Ich glaube, ich muss mir noch einen halben nehmen. Zwei Gedanken summten durch Falks Hirn. Erstens, der Kerl säuft ja Branntwein. Zweitens, wie kann er das von Spegel wissen? Ein Verdacht durchflog ihn wie ein Blitz. Er wollte aber nichts wissen, sondern sagte nur, Prost, Herr Lundell. Das unangenehme Gespräch, das nun folgen musste, wurde glücklicherweise eingestellt, da Olle plötzlich erschien. Er kam wirklich, kam zerlumpter als gewöhnlich, schmutziger als gewöhnlich und dem Aussehen nach noch lahmer in den Hüften, die wie Buckspriede unter dem Gehrock hervorragten. Dieser wurde nur noch von einem einzigen Knopf dicht über der ersten Rippe zusammengehalten. Aber er war froh und lachte, als er so viel Essen und Getränke auf dem Tisch sah, und zu Selens Entsetzen fing er an, über den Ausgang seiner Mission Bericht zu erstatten und sich seiner Besorgungen zu entledigen. Er war wirklich von der Polizei gefasst worden. »Hier hast du die Quittungen.« Er reichte Selens weilgrüne Pfandscheine übern Tisch, die Selen augenblicklich in eine Papierkugel verwandelte. Man hatte ihn nach der Wache gebracht. Er zeigte, dass ein Rockkragen fehlte. Dort musste er seinen Namen angeben. Der war natürlich falsch. Kein Mensch hieß Montanus. Dann der Geburtsort. Westmannland. Das war natürlich falsch, denn der Wachtmeister war selbst von dort und kannte seine Landsleute. Darauf das Alter, 28 Jahre. Das war eine Lüge, denn er müsse mindestens 40 sein. Wohnung, Lilians, das war eine Lüge, denn dort wohnte nur ein Gärtner. Beruf, Künstler, das war auch eine Lüge, denn er sehe aus wie ein Hafenarbeiter. Hier hast du die Farbe, 4 Tuben, sieh sie dir an. Darauf hatte man das Bündel aufgerissen, wobei das eine Laken entzwei ging. Deshalb kriegte ich nur 1,25 für beide. Sieh die Quittung an, du wirst sehen, dass es richtig ist. Dann war er gefragt worden, wo er die Sachen gestohlen habe. Olle hatte geantwortet, er habe die Sachen nicht gestohlen. Da machte ihn der Oberwachtmeister darauf aufmerksam, es sei nicht die Rede davon, ob er sie gestohlen, sondern wo er sie gestohlen. Wo? Wo? Wo? Hier ist Geld zurück, 25 Pfennige. Ich habe keine genommen. Darauf hatte man ein Protokoll über die gestohlenen Sachen aufgesetzt, die mit 3 Siegeln versiegelt wurden. Vergebens hatte Olle seine Unschuld beteuert. Vergebens hatte er an ihr Rechtsgefühl und ihre Menschlichkeit appelliert. Das hatte vielmehr die Wirkung, dass der Polizist vorschlug, man solle zu Protokoll nehmen, dass der Gefangene, er war bereits Gefangener, stark betrunken gewesen sei. Und das tat man denn auch. Doch ließ man das Wort stark fallen. Nachdem der Oberwachtmeister wiederholentlich den Wachtmeister gebeten, sich doch zu erinnern, dass der Gefangene bei der Verhaftung Widerstand geleistet habe, und dieser versichert hatte, er könne es nicht auf seinen Eid nehmen, dass der Gefangene Widerstand geleistet, was wohl sehr bedenklich gewesen wäre, weil er tückisch und drohend aussehe. Jedoch sei es ihm so vorgekommen, als habe der Gefangene versucht, Widerstand zu leisten, indem er in einen Torweg geflohen, wurde das Letzte zu Protokoll genommen. Darauf wurde ein Bericht aufgesetzt, den Olle unterschreiben musste. Der Bericht lautete: Eine männliche Person von tückischem und drohendem Aussehen ist angetroffen worden. Wie sie die linke Häuserreihe der Nordlandstraße entlang schlich, ein Bündel von verdächtiger Beschaffenheit in der Hand. Bei der Verhaftung war sie mit einem Gehrock aus grünem Stoff bekleidet. Die Weste fehlte. Die Hosen waren aus blauem Vries. Das Hemd trug das Zeichen P.L. Was entweder beweist, dass es gestohlen ist oder dass der Verhaftete einen falschen Namen angegeben. Die Strümpfe waren aus Wolle und hatten einen grauen Rand und im Filzhut steckte eine Hahnenfeder. Der Gefangene gab den angenommenen Namen Olle Montanus an. Erklärte fälschlich, von Bauern aus Westmannland abzustammen und suchte glaubhaft zu machen, dass er Künstler sei. Als Wohnung gab er Lilians an, was nachweisbar falsch ist. Versuchte Widerstand gegen die Verhaftung zu leisten, indem er in einen Torweg floh. Darauf folgte die Spezifikation des Inhalts des gestohlenen Bündels. Als Olle sich weigerte, die Richtigkeit dieses Rapports anzuerkennen, telegrafierte man sofort nach dem Gefängnis, worauf eine Droschke den Gefangenen, das Bündel und einen Polizisten abholte. Wie sie in die Münzstraße einbogen, erblickte Olle seinen Retter, den Reichstagsabgeordneten Per Ilson, einen Landsmann von ihm. Den rief er an und der bewies dann, dass der Rapport falsch war. Worauf Olle losgelassen wurde und sein Bündel zurückbekam. Und nun war er hier und hier habt ihr die Franzbrötchen. Es sind nur noch 5, eins habe ich aufgegessen. Und hier ist das Bier. Er legte wirklich 5 Brötchen auf den Tisch, die er aus seinen Rocktaschen holte, und stellte 2 Flaschen Bier daneben, die er aus den Hosentaschen kriegte, worauf seine Figur wieder ihre gewöhnlichen Disproportionen annahm. Falk, du musst Olle entschuldigen. Er ist nicht daran gewöhnt, mit feinen Leuten zu verkehren. Steck die Brötchen wieder ein, Olle. Was machst du für Dummheiten? Korrigierte ihn Selene. Olle gehorchte. Lundell wollte das Tablett mit den Speisen sich nicht fortnehmen lassen, trotzdem er so gut abgeweidet, dass man nach den Spuren nicht bestimmen konnte, was auf den Schüsseln gelegen hatte. Aber die Branntweinflasche wurde dann und wann dem Glase genähert und Lundell nahm sich einen halben in Gedanken. Dann und wann stand er auf oder drehte sich auf dem Stuhl um nachzusehen, was sie spielten, wobei er genau von Selene beobachtet wurde. Dann kam Ringel. Still und betrunken setzte er sich und suchte ein Ziel für seine irrenden Blicke, auf dem sie sich ausruhen konnten, während er Lundells Ermahnungen anhörte. Sein müdes Auge ließ sich schließlich auf Selene nieder und blieb auf der Sammetweste haften, die für den Rest des Abends einen reichen Stoff für seine Betrachtungen ausmachte. Einen Augenblick erhellte sich sein Gesicht, wie beim Anblick eines alten Bekannten, dann aber erlosch das Licht wieder, als Selene den Rock zuknöpfte, weil es zog. Überg begönnerte Olle mit Abendbrot und wurde nicht müde, wie ein Mäzen ihn aufzufordern, sich zu nehmen und sein Glas zu füllen. Die Musik wurde, je weiter der Abend fortschritt, desto lebhafter, und die Gespräche ebenfalls. Falk fühlte einen großen Reiz in diesem Betäubungszustand. Hier war es warm, hell, geräuschvoll. Hier saßen Menschen, deren Leben er um einige Stunden verlängert hatte und die deshalb glücklich und fröhlich waren, wie Fliegen, die von einigen Sonnenstrahlen wieder aufleben. Er fühlte sich mit ihnen verwandt, denn sie waren im Grunde unglücklich. Und sie waren bescheiden, sie verstanden, was er sagte, und wenn sie sich äußerten, sprachen sie wie Menschen, nicht wie Bücher. Sogar ihre Rohheit hatte einen gewissen Reiz, denn es war so viel Natur darin, so viel Unschuld, und selbst Lundells Heuchelei konnte ihm keinen Widerwillen einflößen. Denn sie war so naiv und so lose aufgeklebt, dass sie jeden Augenblick abgerissen werden konnte. So verging der Abend, und der Tag war zu Ende, der ihn unwiderruflich auf die dornige Laufbahn des Schriftstellers geworfen hatte. Ende von Abschnitt 6.